Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt. Sonnenstrahlen zum Ufer umleiteten, bekamen ihre Augen ein Leuchten, das ich nie vergessen werde. Der ist vielleicht gut. Wir saßen oft auf den spröden Schiefersteinen, die das Ufer auskleiden, oder ungefragt auf fremden Anlegestegen. Unter ihrem Hosenboden lag stets derselbe bunt gemusterte Beutel aus Teteron. Wir wühlten im Schiefer nach flachen, leichten Steinen, die sie dann bis zu 5-mal über das Wasser springen ließ. Also gut, 5-mal, das war schon Rekord. Ich war schon begeistert, wenn ein Stein es 3-mal hintereinander schaffte, die Spannung der Wasseroberfläche zu nutzen, um seinen weiten Weg zum Grunde des Stausees für einen kurzen Moment hinauszuzögern. Ich habe trotz der unzähligen Male, an denen wir hier saßen, keinerlei Vorstellung davon, wie ihre Kindheit hier aussah. Ich konnte sie fragen, was ich wollte. Ihre knappen Antworten befriedigten meine Suche nach ihren Tiefen nie. Aber irgendwas in ihren Augen sagte mir, dass dieser Ort nicht irgendeiner für sie war. Ihr Boot ist jetzt fertig. So, meine Herrschaften, es kann losgehen. Heute müssen wir besonders aufpassen, wo wir hintreten. Ja, wir sind heute nämlich auf einem Steg. Und der wankt ein wenig und hat Kanten, über die man schnell fallen könnte. Daher ist etwas Vorsicht geboten. Kommen Sie, suchen Sie sich einen Platz im Boot. Ja, Vorsicht. Ja, Hauptsache die Balance nicht verlieren. Am besten, Sie versuchen, in der Mitte des Bootes an Ihren Platz zu kommen. Na genau. Super. Sehr schön. Sitzen alle? Noch einmal etwas mit dem Becken hin und her. Ja. Sitzen Sie gut? Dann rudern wir mal los. Genau, erstmal weg vom Steg. Vorsicht, kein anderes Boot anfahren. Ja, top. Also, Sie sind ja, also ich bin begeistert. Sie sind ja ein richtiger Profi. Ich staune. Und wenn Sie denken, wir sind auf gutem Kurs flussaufwärts, normal weiter paddeln. Rudern. Normal weiter rudern. Vor gut 3 Jahren räumten wir die letzten Sachen aus ihrem Zimmer. Von ihrem Hab und Gut war nicht mehr viel übrig. Du musst schon sehr genau überlegen, was du mitnimmst. Denn durch die Tür eines halben Zimmers im betreuten Wohnen passt weniger als die Einrichtung einer Zweiraumwohnung im Plattenbau. Und durch die Tür eines Wandschrankes im Pflegeheim passt weniger als in ein halbes Zimmer im betreuten Wohnen. Das haben Sie bestimmt auch, oder? Ja, das habe ich von meinem Vater gekriegt. Das hat jeder. Das jeder schön geschrieben. Jeder gekriegt. Sie hat so zum Gemüse führen. Ich liebte die Reste ihrer alten Wohnung, die dem sterilen Pflegezimmer ein wenig Normalität gaben. Sie ließen sie nicht irgendeine Patientin sein, sondern eine leibhaftige Person. Nicht bloß einen Körper, den es zu füttern und zu waschen galt, sondern einen Menschen voller Gefühle, Erfahrungen, voller Träume und Traumata. Das hängt bei uns im Treppenhaus. Ich hab's ja unten. So lange wie ich. Das hängt immer unten. Ja. Über ihrem kleinen Esstisch hing eine in einem dicken schwarzen Holzrahmen gefasste Fotografie. Das Original. So war das Bild. Und die hatten alle schwarze Bilderrahmen. Ja, und ich denke, das hat irgendwie ein Fotograf gemacht und das hat jeder erhalten, der jetzt aus Preswitz umgesiedelt ist. Preswitz? Und das hat jeder bekommen? Na, vermutlich. Wer es wollte. Aber das haben ja die meisten. Ich könnte mir vorstellen, dass. Das haben alle Haushalte. Also ich kenne hier im Ort die Leute, die aus Preswitz stammen, die haben alle das Bild. Preswitz ist doch das versunkene Dorf mit der Kirche, deren Turm bei Niedrigwasser noch zu sehen ist. Sagenumwoben. In aller Munde, wenn man hier in der Gegend unterwegs ist. Aber da könnten wir doch heute hinfahren. Was halten Sie davon? Bloß weiß ich nicht genau, wie wir dorthin kommen sollten. Ach, wissen Sie was? Ich frag mal hier drüben. Hey, hallo? Entschuldigen Sie, ich hätte da mal eine Frage. Wie, sagen Sie, wie kommt man denn nach Preswitz? Kennen Sie im Buch auch den Aussichtspunkt, wie heißt es? Klinkertshöhe. Ja, bevor das noch drum zu dem Saaldall geht. Das ist nicht von Gindersheil, das ist von Hohenwatte. Wenn Sie jetzt auf der Mauer sind und haben... Das ist jetzt der Parkplatz. Oder sind auf dem Parkplatz. An der Mauer. In Hohenwatte steigt man in ein Schiff um, schippert auf dem Stausee entlang. Ich würde sagen, 400-500 Meter oberhalb. Da kann man sich schnell verschätzen. Nicht direkt hinter der Mauer, aber vielleicht so einen Kilometer weg. Das ist kein Kilometer. Das ist nicht weit hinten. 400-500 Meter so ungefähr. Und kommt rechte Hand in Preswitz vorbei. Da war dann Preswitz. Dort lag Preswitz. Das ist der Blick. Das ist die Mauer. Und ungefähr hier lag Preswitz, so schräg drin. Das ist das. Da lag Preswitz schräg drinne. Feature von Sandra Rücker. Da wissen Sie ungefähr, wo das ist. Okay, da wissen wir so ganz ungefähr, wo das ist. Danke. Naja, dann sollten wir mal los und so 400-500 Meter rudern. Sitzen Sie noch gut? Alles top, ja? Es ist immer gut, wenn der Rücken schön gerade ist. Genau. Ja, ich wollte Sie gerade fragen, ob Sie vielleicht wieder helfen könnten mit dem Rudern. Oh, danke. Und schön kräftig. Kennen Sie das Gedicht hier? Abschied von Preswitz. Abschied von Previ. Abschied von Preswitz. Als Kind begriff ich lange nicht, was diese drei Worte bedeuten mochten. In großen, altdeutschen Lettern gedruckt, bildeten sie das Zentrum des schwarzen Bilderrahmens. Unter den drei Worten reihten sich weitere kleinere Buchstaben auf, die von meinem Platz am Esstisch aus unleserlich ineinander verschwammen. Das Vaterhaus lässt uns noch einmal grüßen, wo unsere Mutter in den Schlaf entsang. und mit den ersten Mutterlaut dein Süßen die Heimatliebe in das Herz uns drang. Das ist doch wunderschön. Ja. Das ist eine Bindung, die das da das gibt. Das ist so geschrieben, wie ich kenne sie jetzt nur von meinen Tanten, von meiner Mutter und von meinen Tanten, so wie die immer gelebt haben. So, Sehnsucht nach der Breswitz. Sogar die Tante, die eine Tante, die war 90 Jahre und im Pflegeheim habe ich sie auch öfters besucht und da wollte sie immer nach Hause, nach Breswitz. Ach, nehme ich doch mit nach Breswitz. Das Leben der Breswitzer floss jahrhundertelang in karger Mühsal dahin. Es gab um 1900 in Breswitz 9 Bauern, 2 Maurer, 2 Zimmerleute, einen Schuhmacher, ein Korbmacher, ein Gastwirt, ein Hüttenarbeiter, Bergarbeiter, 4 Tagelehner, Holzmacher, ein Fuhrmann und Holzen und ein Materialwarenhändler. Breswitz ist ein langgezogenes kleines Dorf mit 26 Häusern. Und hatte nur eine Dorfstraße. Es war aus meiner heutigen Sicht ein schöner Ort, an und für sich. Es war definitiv nicht leicht und auch nicht einfach, weil es nicht zentral an einer großen Stadt am nächsten Ort lag. Es musste alles zu Fuß, zu Pferd, Bus, Autobus. Das lag ca. 10, 15 Meter über dem Saalespiegel auf einem leichten Plateau. Das ist jetzt alles unter Wasser hier. Ich muss schon sagen, das Wasser ist hier noch mal deutlich kälter, als es vorhin nahe dem Steg war. Fühlen Sie doch mal. Vorsicht! Ja, nicht kentern! Denken Sie daran, Sie tragen Verantwortung für das Gleichgewicht des gesamten Bootes. Unter uns scheint der Stausee seinen tiefsten Punkt zu haben. Wahrscheinlich befinden wir uns auf dem alten Flussbett der Saale. Hier hätten sie also auch schon vor dem Bau der Talsperre rudern können. Sie wissen wahrscheinlich, worauf ich anspiele, oder? Wenn sie wieder etwas anpacken könnten, das wäre super. Sommer 1937. Sie muss auf diesem Foto ungefähr 16 Jahre alt gewesen sein. Die Berge hinter ihr schienen einst komplett mit Nadelwäldern bedeckt. Bis zu einer horizontalen Linie am Hang sind die Fichten auf dem Foto bereits abgeholzt. Ach, schauen Sie sich doch mal um, wie weit wir schon gerudert sind. Wir sind schon ein ganzes Stück vorangekommen. Die Sperrmauer wird immer kleiner. Sieht so klein aus, so unbedeutend. Warte mal, 1937 hast du gesagt? Da haben die abgeholzt bis zur Staulinie? Okay, mitten in der NS-Zeit. 13. Februar 1935. Reichsgesetz über den Bau der Hohen Wartetalsperre, Paragraph 1. Die Aktiengesellschaft Obere Saale in Weimar erhält das Recht, als Unternehmer im oberen Saalegebiet bei Hohen Warte eine Talsperre zu errichten und zu betreiben. Ach krass. Haben die Nazis diese Talsperre gebaut? Aber die hatten doch sicher Besseres zu tun. Aufrüsten, den Krieg vorbereiten, Völker und Ethnien ermorden. So bezwungen müssen die Wasser wohl bald auch sommers wie winters elektrisch Strom erzeugen, der weit in das Land hinausgeleitet wird, wo er die schwarzen und braunen Schätze der Mutter Erde in unserem Vaterlande für andere Zwecke freimacht. Ah ja, da kommen wir der Sache doch schon näher. Klingt nach Aufrüstung. Oder die Wasser müssen in Zeiten der Trockenheit helfen, die Elbe schiffbar zu erhalten. Und nicht zuletzt den Mittellandkanal, um Schiffstransporte auch im Sommer zu ermöglichen. Immerhin hat es im Ersten Weltkrieg genau an dieser westöstlichen Verkehrsverbindung gefehlt. 28. Dezember 1939. Schreiben des Reichsverkehrsministers an den Reichswirtschaftsminister. Die Sicherung der Schiffstransporte auf der Elbe hat durch den Ausbruch des Krieges eine erhöhte Bedeutung erlangt. Es war daher nötig, den Bau der Sperrmauer trotz der durch den Krieg erschwerten Umstände mit aller Beschleunigung durchzuführen. Jetzt hört das Deutsche echt trotzdem gerne mal vorlesen. Das habe ich nämlich im Bienenhaus, wo wir da angefangen haben mit Bauen, das alte Bienenhaus von über. Da habe ich das in dem Schrank gefunden. Es ist Montag, der 15. August 1938. Die Sonne hat ihr Gesicht hinter einem grauen Schleier versteckt und es wird früher Abend als in den Tagen zuvor. Aus drei Häusern flammt Lichtschein auf. Straße aufwärts sind an der linken Seite noch ein Vater und sein Sohn beschäftigt, das letzte der Habseligkeiten zu packen. In der Zeitung war angekündigt worden, dass der Wirt am heutigen Abend seine Gaststätte schließt. Und da steht drinnen, wie sich manche am letzten Tag nochmal in der Gaststätte getroffen haben. In der niedrigen Gaststube sind heute Abend die letzten fünf Familien, die noch im sterbenden Dorfe wohnen, zu Gast. Weißt du noch, Ernst? Und Ernst Kienitzer nickt. Kennst du ja noch, ja. Und er bestätigt, was Paul Hüfner erzählt. Das Leben von Preßwitz wird wieder lebendig. Da steigen den Zuhörern die jährlichen Eisfahrten in Erinnerung. Die sind alle zugefroren im Winter. Und wenn die Fesseln krachend und knirschend sprangen und das Getöse wie Zornesschreital abwärts lief, dann war das eine wilde, eine böse Saale. Unwirsch und schäumend drängten die befreiten Fluten zum Unterland. Ächzend und malmend, polternd und wild rumorend schoben sich die Eisschollen in den Flusskrümmungen übereinander. Und dann, wenn es Frühjahr kommt, wird das Eis, wird das wärmer und Wasser kommt von Bergen, wenn das staut. Und da bricht das dann die Schollen auf und die schiebt es übereinander. Und die haben dann erhebliche Kraft. Sie türmten sich zu Bergen, glitten und rutschten krachend über die Ufer, versperrten Weg und Steg und riegelten das Wasser für kurze Zeit ab. Wiesen und Felder waren dann vom Wasser bedeckt und verwüstet. Und da sind die dann raus und haben Fische gesammelt, weil da Fische wieder rausgedrückt wurden. Das ist ja nicht ungefährlich, aber. Ja. Mein Großvater, er hat auch viel Fisch, wie sie damals alle gemacht haben, in die Gläser süßsauer eingemacht. Ohne Butter. Nach einem eigenen Rezept hat der tüchtige Mann die Fische derart fein gewürzt, dass es ein vorzüglich schmeckendes Essen gab. Ihr glaubt's wohl nicht, fragt der Fischer seine Zuhörer. Und da ist der Opa nach Hause und hat ein großes Glas Fisch geholt. Und da haben sie den Fisch alle zusammen noch gegessen. Er hat nicht zu viel gesagt. Die Forellen waren ohne Butter und sogar kalt. Ein hervorragender Genuss. Und der Kienitzer Ernst hier hüben von da. Der hat gesagt, ja, Paul. Na und morgen ziehe ich fort. Wo ich das gelesen habe, da sind mir die Tränen runtergekommen. Und die Gaststätte Hollmann, also wenn man von Buchau nach Preßwitz reingekommen wäre damals, die Hausnummer 1 haben die gehabt. Und die Hausnummer 1 steht rechts von der Hausnummer 23 und links von der Hausnummer 27 und gegenüber von der Hausnummer 5? Ja, die sind so nummeriert worden, wie die Häuser gebaut wurden. Also wir hatten die 40, weil es relativ zum Schluss gebaut wurde. Okay, also ich glaube, die Hausnummern sind keine hilfreiche Orientierung für uns. Aber vorhin meinte der Herr, es gab in Preßwitz nur eine Dorfstraße. Da können wir uns doch nicht groß verlaufen. Einfach geradeaus rudern. Sitzen Sie noch gut? Ja? Alles schick? Strecken Sie auch ab und an die Beine aus, nicht, dass die uns noch einschlafen. Die Arme kommen jetzt auch noch mal ordentlich in Bewegung. Rudern wir also noch ein Stück und halten Sie schön Ausschau nach dem Kirchturm. Es waren wenige, einzelne, kleine Momente, in denen sie sich öffnete und von früher sprach. Einmal, als ich neben ihr auf den Schiefersteinen am Ufer saß, erzählte sie, dass in ihrer Kindheit ihr Hals zu einem Kropf angeschwollen war. Valeriana officinalis beruhigt dein Herz und wende den Druten ab, der sich nachts auf deine Brust setzt und dir den Atem nimmt. Ihre Großmutter ging eines Nachts heimlich mit ihr in den Hof hinaus. Der Mond schien in seiner unverdeckten Phase über das Wohnhausdach. Zwischen den Obstbäumen heilte ihre Großmutter die Schwellung. Also meine Großmutter hatte nicht geschworen, aber... Die Tante Else, eine Schwester von meiner Mutter, die hat das auch noch gemacht. Das Versehnen nennt sich das. Wer mit so einer Krankheit behaftet war, ist zu derjenigen Person hin. Na, Leute, die vielleicht eine Gabe hatten oder mit Essenzen oder mit Gewürzen und Zeug oder nicht Gewürzen oder mit... Da mussten aber auch die Glocken läuten, wenn die den Spruch aufsagt, vor der erkrankten Person. Und das soll angeblich geholfen haben. Ihre Großmutter warnte sie vor den Nebenwirkungen ihrer Heilung. Zwar würde die Schwellung bald ihren Hals verlassen, jedoch müsse sie dafür Hautausschläge in Kauf nehmen, die sie ihr Leben lang nicht loslassen würden. Rosmarin und Christenblut sind für die Rose gut. Ich beobachtete sie oft, wenn sie in ihrem Sessel sitzend ihre Fußsohlen, über die sie die Pantoffeln gestülpt hatte, auf einer kleinen Fußbank abstellte. Sie streifte dann ihre Socken bis zu den Knöcheln und ihre Stoffhose bis zu den Knien. Dann kratzte sie sich erfüllt von Verzweiflung an den Waden. Ihr Gesicht verschmerzte. Sie zog nach kurzer Zeit ihre Hosenbeine wieder nach unten, um weitere Verletzungen zu vermeiden. Aus Mitleid begann ich mich in diesem Moment selbst zu kratzen. Irgendwann hatte ich kleine Narben, die ihren zum Verwechseln ähnlich sahen. Wir driften ab, oder? Haben Sie nicht auch das Gefühl, dass die Wellen uns etwas vom Wege abbringen? Oh, Unverschämtheit! Das sind bestimmt diese Motorboote und Schiffe, die hohe Wellen schlagen und uns dabei aus der Bahn leiten. Na, Hauptsache, die haben ihren Spaß. Wir sind aber aus einem ernsten Grund hier. Und wir müssen jetzt zusehen, wie wir wieder näher zum Ortseingang von Preswitz kommen. Also, rudern wir wieder etwas weiter mittig. Letzte Taufe in der Kirche zu Preswitz waren eine Cousine von mir und ein Cousin von den Schwestern von meiner Mutti, die Kinder. Ja. Muss unheimlich viel Betrieb gewesen sein. Mit Umzügen hin und her, Blasmusik und all diese Sachen. Und die Leute von jedem Haus sind welche mitgezogen, von Haus zu Haus. Und da haben sie ein paar Schnäpse ausgeteilt und so. Da hat man geklingelt. Da gab es ein bisschen was essen, was trinken, eine Flasche Bier oder irgend sowas. Und bei uns haben sie immer den Weintrauben abgenascht. Das ist ja auch gewesen, die Kinder kommen ja auch noch, die klingeln hier noch feste. Und da hat meine Frau immer ein bisschen was da, ja, Schokolade und irgend sowas. Nicht eine ganze Tafel, eine Vierteltafel oder eine halbe Tafel. Und da singen die hier draußen im Korridor hier oder im Treppenhaus. Das Kirmes ist das. Natürlich fragte ich sie irgendwann danach, was Preßwitz ist und warum es nötig sei, sich von ihm zu verabschieden. Sie wurde dann immer nervös. Still. Starr. Sie schien sich in Alarmbereitschaft zu versetzen, sich in ihren Katakomben zu verschanzen und ihre Schutzwelle aufzuschütten. Obwohl ich ahnte, dass es sie verletzen würde, fragte meine kindliche Neugier, ob unter Wasser von Preßwitz noch etwas zu sehen sei. Wo das Wasser noch aufgestaut war und die Motorboote fahren über das Preßwitz, da haben manche gesagt, ja, da guckt der Schornstein von der Kirche noch raus. Ach, das ist nicht die so. Spitze. Die Spitze, ach, der Schornstein, sag ich. Die Spitze von der Kirche, ja. Aber das ist nicht so gewesen. Ich habe hier ein Bild, da sieht man, wie das alles runterfällt. Im Ernst? Also, im Ernst? Das sagen Sie erst jetzt? Alle meinten immer, man sieht den Kirchturm noch. Was schlagen Sie denn sonst vor, wie ich den Herrschaften hier authentisch vermitteln kann, wo Preßwitz lag? Der Stausee wurde vor Jahren nur ziemlich weit abgelassen. Da haben sie wegen Reparaturen an der Staumauer. Da hier ist er, ich hier. 1976 war das. Also ich war klein. Ich habe dann nur noch in Erinnerung, dass es drei große Stufen waren. Und da hat die Oma gesagt, das sind Haustürstufen. Da hat man die Grundmauern von Leibes Gartenhaus gesehen. Ja, der Leib von oben. Das Gartenhaus hier. Für mich hat sich damals riesig weit angefühlt, vom Waldrand bis da runter zu laufen. Auf jeden Fall sind wir von der Preßwitzer Spitze losgelaufen. Ich weiß nicht, wie weit das war. Da müssen wir einen Opa fragen. Ja. Na, 60 Meter, schätze ich mal. Die Staumauer unten ist 70 Meter hoch. So weit war der Stau, sind wir runter. Und wenn ich da die Angel ausgeschmissen habe, ich bin Angler, so ist das Blei nicht weit mehr runtergegangen. Ob sie da 10 Meter ausgeschmissen haben oder 20 Meter, da war das Plateau erreicht. Manche sagen aber, es ist alles weg. Aber dieses Plateau war noch nicht wieder da. Und natürlich kann man das nur durch Stauversuche, könnte man das nachweisen, ja, ob da noch was ist. Ich selber komme da nicht runter, ich mache das auch nicht. Ich mache das sicher auch nicht. Okay, dann machen wir es mal offiziell. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen heute leider keinen Kirchturm präsentieren und Ihnen deshalb auch nicht beweisen, dass wir Preßwitz hiermit sicher gefunden haben. Das müssen Sie mir jetzt einfach glauben. Aber mal unter uns. Schon ein wenig gruselig, über einer versunkenen Kirche zu schweben. Finden Sie nicht? Vielleicht rudern wir noch 2, 3 Schläge weiter. Was meinen Sie? Ihre letzten Umzüge waren von Verlustängsten geprägt. Sie war rund um die Uhr nervös, etwas könnte aus seiner Ordnung geraten, etwas könnte verloren gehen. Denn was dir ganz am Schluss noch bleibt, ist ein Extrakt wiederholter Filterprozesse. Suchen nach dem, was dir wirklich wichtig ist. Sie war auch unheimlich traurig, als sie mit diesem LKW dann umgesiedelt sind, auf dieser Pritsche sitzend, mit einem Blumentopf. Ein Asparagus hat sie, so einen riesig großen Asparagus, hat sie von drinnen mit hergenommen. Das war ihr wichtig. Ich weiß nicht, wie lange sie den schon großgezogen hatte. Gell? Auf einem der Fotos, die sie zwischen die Glasplatte und den schwarzen Holzrahmen klemmte, erkannte ich meine Mutter. Sie scheint auf dem Foto 12 Jahre alt zu sein und zeigt eine selbstgebaute Modellbausiedlung. Meine kindliche Imagination verband meine Vorstellung von Preßwitz mit der aus Streichhölzchen bestehenden Miniaturlandschaft. Ich stellte mir vor, wie jemand auf die Modellbauplatte trat und dabei die Blockhütten aus kleinen, dunkelbraun berindeten Stöckchen zum Einsturz brachte. Die breite Sohle einer weißen Tennissocke landete auf den rostbraunen Pappdächern. Gummibäume entwurzelten. Rinder aus Knetmasse durchbrachen die Einzäunungen aus Zahnstochern. Am 25. August 1938 hatte dann auch der letzte Einwohner das Tal verlassen. In den Ruinen wohnte das Grauen. Hier fehlte das Dach, dort war der Abbruch bereits bis auf die Bruchsteinmauern vorgeschritten. Altes Bauholz stapelte sich an der Straße und auf den einstigen Höfen. Backsteine, Dachziegel und Schieferplatten lagen ordentlich geschichtet auf Haufen. Wirr durcheinander ragten kleines Holzwerk und unbrauchbare Dinge, die die einstigen Bewohner hier zurückgelassen hatten. In den Gärten wucherte es wild. Und da haben die Preßwitz, was noch übrig geblieben ist, nach diesem Abriss zusammengeschossen. Über den Berg weg, das war indirektes Schießen, haben sie da geübt. Auch die Fluchlinie, das sind etliche Kilometer von dort über den Berg nach Preßwitz, haben sie Zielschießen gemacht. Die haben naturelle Übungen gemacht. Und da sehen Sie hier, volle Montur. Hier unten die Fahrzeuge in der Saale, der Ruin. Und da haben die dann verschiedene Dinger geschossen. Eben nur ein bisschen was, Sprenggranaten oder was da alles war. Freilich, das war schon Hitlers Hochzeit. 1939 ging der Krieg los. Eher doch nach. Da mussten die Freie schon das anfangen wollen. Alle Mann in den Bergen gesessen und haben das verfolgt, wie der Ort letztendlich noch bombardiert wurde. Hm. Da hätten sie höchstens von Kindersheil oder von warum vergesse ich denn immer deinen Namen? Klingertier. Guck, das sind schon die Altersaussetzer. Das hat sie erzählt. Und dass das für sie gruselig war. Ja. Das war endgültig dann. Für sie endgültig. Die Wirkung der Beschießung entsprach sicherlich den Absichten, soweit wir als Laien davon überhaupt zu reden vermögen. Eingestürzte Mauern, zerfetzte Bäume, flache und tiefe Trichter, die Mauerreste übersät mit Splittereinschlägen, zerrissen die Erde, Stacheldraht, Baumsperren, Löcher. Auf kurzem Raume eine Kraterlandschaft von verwirrender Eindringlichkeit. Hart an der Grenze des Beschussbereiches liegt der Friedhof von Preßwitz. Meine Großmutter war das, meine Mutter ihrer Mutter, die ist fast zuletzt mit beerdigt worden auf dem Friedhof. Die hatten den alten und den neuen Friedhof und da wurden die Gräber mit Beton bedeckt. Und die Grabsteine, die haben die einfach dann auf die Erdplatte draufgelegt. Damit, dass wenn nachher das Wasser drüber kommt, das wussten die ja schon, Und da kann man noch, heute noch nachweisen, nimmt man an, wenn du mit der Hand über diese Grabsteine gehst, das ist alles so schwierig und so, ne, dann kommt man auf diese Schrift von den Gedenktafeln. Man könnte noch nachkommen, wer das ist. Sind Sie noch da? Oh, Entschuldigung, ich hoffe, ich habe Sie nicht geweckt. Richten Sie sich wieder schön auf. Ja, schön den Rücken gerade. Ziehen Sie mal die Schultern nach oben zu den Ohren. Und dann nach hinten und dann langsam nach unten fallen lassen. Und nochmal langsam nach oben, nach hinten und ganz langsam fallen lassen. Sie werden mir's danken später. So, meine lieben Damen und Herren, es tut mir wirklich leid. Ich hatte Ihnen versprochen, dass wir nach Preßwitz fahren und nun haben wir doch nichts davon gesehen. Aber immerhin haben wir heute mal ein wenig unseren Kreislauf in Schwung gebracht. Ich würde vorschlagen, wir rudern wieder zurück, bevor wir zu spät am Steg sind. Auf einem anderen der eingesteckten Fotos im schwarzen Rahmen erkannte ich mich selbst. Ich saß in einer Kraxe auf dem Rücken meiner Mutter. Wir stehen neben ihr auf der dritten Haustürstufe eines Fachwerkhauses. Es war das Haus, das ihre Familie für das abgerissene Wohnhaus im Staubereich ersetzt bekam. Preßwitz ist auch gegenwärtig, wenn unsere Kinder fragen, wo sind die Balken von unserem Haus her? Weil die ja teilweise während der Umsiedlung mit benutzt wurden für die Errichtung der neuen Häuser. Und wir sind dann 1937, ich natürlich nicht mit, meine Großmutter und mein Vater sind 1937 ihr Haus umgesiedelt in das von der oberen Säule neu gebaute Haus. Der grob verputzte erste Stock des Hauses schließt an einen aus Schiefer verkleideten Sockel an. Über den von Fensterläden flankierten weißen Fensterrahmen ruhen schwere, dunkelbraune Balken. Was wieder zu verwenden war, noch einigermaßen, wurde in diese Objekte dann übertragen. Also bei uns in der Scheune sind definitiv Balken verwendet worden, die schon mehrere hundert Jahre alt sind, die auch durch die Saale geschwommen sind, damit die länger haltbar wurden. Und da habe ich immer eben alte Balken drin und in der Scheune ist zum Beispiel der Wurm drin, schon ewig und drei Tage. Jetzt irgendwann fällt die mal zusammen. Auf unserem Weg zum Ufer gingen wir immer an diesem Haus vorbei. Sie erklärte mir, wo das Bienenhaus stand und erzählte von ihrer Mutter, die den Vorgarten pflegte. 1938 zog ihre Familie in dieses Haus ein, nachdem die Russen, so erzählte sie mir, dieses Gebäude fertig gebaut hatten. Zwangsarbeiter vielleicht. Naja, nehme ich an. Nee. Zwangsarbeit und Erstellung des Hauses war da nie die Rede. Nee, das ging noch nicht. 38 ging es noch nicht. Nee. Da war noch keiner da. War noch keiner. 38 hat man noch keine Russischen. Das ist hier offiziell richtig mit Bauarbeitern erbaut worden. Und da sind auch noch welche dabei gewesen, die mir gesagt haben, ich habe euer Haus mitgebaut. Bereits vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurden Zwangsarbeiter aus dem Ausland in geringer Zahl ins Deutsche Reich verschleppt. Die profitable Ausbeutung der Arbeitskräfte fremder Länder im Deutschen Reich wurde innerhalb des Zweiten Weltkrieges Programm. Neben polnischen, französischen und sowjetischen Kriegsgefangenen setzte 1942 ein Zustrom aus zivilen ausländischen Zwangsarbeitern, bestehend aus Menschen aus dem heutigen Tschechien, Polen, Russland, der Ukraine und der Slowakei. Jeglicher Freiheit und Rechte beraubt, erfuhren sie Terror, Diskriminierung und wurden unter den primitivsten Lebensbedürfnissen gehalten. 1939 wurden erstmals jüdische Menschen im Bau der Talsperre eingesetzt und später ins Konzentrationslager Theresienstadt abtransportiert. Halt. Also jetzt mal ganz sachte mit solchen heftigen Informationen. Wir hatten gesagt, dass wir uns thematisch etwas eingrenzen und auf Preswitz konzentrieren wollen. Während ihres Arbeitseinsatzes wohnten die Arbeiter in Baracken, aber auch in Privatquartieren, beispielsweise in Preswitz. Haus Nummer 2 und 3 ist das. Und die hatten wir bis zum Schluss, da waren dann schon Kriegszeiten, noch stehen lassen, weil noch Monteure, die an der Spammer beschäftigt waren, in diesem festen Bau gewohnt haben. Trotzdem können Sie hier meine Gäste nicht mit solchen Fakten zukleistern. Sowas will doch heute keiner mehr hören. Kommen Sie, wir sollten zusehen, wie wir wieder zum Steg kommen. Kindern weitergeben und... Vor gut 3 Jahren räumten wir die letzten Sachen aus ihrem Pflegezimmer. Von ihrem Hab und Gut war nicht mehr viel übrig. Ich bekam von ihr den schwarzen Bilderrahmen, der zuletzt ihrem Pflegezimmer ein wenig Normalität gab. Sie nicht irgendeine Patientin sein ließ, nicht bloß einen Körper, den es zu füttern und zu waschen galt, sondern einen Menschen voller Gefühle, Erfahrungen, voller Träume und Traumata. Dazu bekam ich die kleine Federtasche. Ja. Mit dieser Feder, mit einem Keramik-Tintenfass. Die sie bis zum Schluss in ihrem Nachtschrank behielt. Und es war auch was ganz Heiliges, das durfte ich nicht als Kind immer benutzen, nur wenn ich fragt habe. Also ich fand es toll, wenn ich es benutzen durfte. Ich habe zum Beispiel noch beim Schlachten, den Brütruch, dann hatten wir mit rausgenommen von Preswitz, meine Vorfahren. Und der wurde dann hier unter 5 Parteien, hier angefangen, Nachbarssteckels, Kenitzers, Groß, Fischers, ging da jedes Jahr rundherum. Genau, das durfte auch nicht kaputt gemacht werden. Oder ich habe mir eingebildet, ich darf das nicht kaputt machen. Es war wertvoll, das wusste ich, das haben sie mir so vermittelt. Und jedes Jahr musste andere den Brütruch in der Scheune aufbewahren bis zum nächsten Jahr. Und musste ein bisschen feuchte halten, dass er nicht zusammenfällt. Und wir haben einen Wurstschrank von Preswitz, den wir mal neu bestückt haben, weil dann die Gage definitiv kaputt war. Und die haben wir mal neu bespannt, den Wurstschrank. Oder die Backmulder. Also wir haben ein Kuchenregal. Wir haben auch Backbleche, die runden, gehabt. Obwohl ich es immer gewarnt habe, ich sage, wenn jemand kommt und... Die haben wir jetzt weggegeben. Verkauft das nicht, dann kam ich mal von der Arbeit, hatten sie es verkauft. Und das sind Althändler, Sammler. Das ist warm von Preswitz mit. Wir hatten so einen wunderschönen Kirschbaumtisch und noch so eine... Das Fleischfass beim Schlachten. So ein Schrank mit so einem Sekretär zum Aufklappen und oben ein Glasfach drüber. Ja, das Waschbrett. Waschbrett. Nee, das Butterfass haben wir noch. Ja, das Butterfass und das, was wir alles so noch haben. Butterfass und. Und ich habe sogar noch 2 Ölflaschen. Ein Brotschieber und einen alten Backofen. Und dann so eine. Standardöl. Für die Hummers. In der Originalverpackung. Getreide gemäht hat hier diese. Dreschpflege, ja. Ach ja, da ist super, ja. Je mehr Zeit ohne sie vergeht, desto häufiger finde ich sie in mir wieder. Ich verpacke Dinge, die verpackt werden müssen, in kleinen Plastikbeuteln und verschließe sie mit Schleifen aus kurzen Paketfäden. Ich esse auch, wenn ich satt bin, nur um nichts wegschmeißen zu müssen. Ich bin nervös, wenn nicht alles seine Ordnung hat. Ich habe kleine Narben, die ihren zum Verwechseln ähneln und die ich immer wieder aufkratze. Aber das bedeutet ja eigentlich, dass so eine Gemeinschaft auch ein bisschen zerrissen wird, ne? Nein, das tut natürlich weh, das ist klar. Ja. Aber man kann ganz anders mitfühlen, wie es anderen geht, wie die jetzt im Zweiten Weltkrieg dann vertrieben wurden. Eine Umgebung, wie das bei den Braunkohlen da bauen und so weiter, ja, in der heutigen Zeit genauso gesehen. Oder wie es durch Kriegsereignisse passiert oder durch Vertreibungen. Und dann bist du entwurzelt. Wenn du jetzt einen Baum, der 40 Jahre gestanden hast, umsetzen willst, gar nicht so einfach, dass der wieder anwächst. Sie ist auch ganz stolz auf die Weinrebe gewesen, die sie von Preswitz mit hierher gesiedelt hat und dass die Früchte getragen hat immer noch. Und die jetzt haben wir jetzt auch noch, die Weinrebe, ja. Und das ist wirklich eine ganz süße Weintraube ist das. Das braucht alles seine Zeit. Und manch einer Patient dann nicht mehr, bis er gestorben ist. Und, so. Und ob die nachfahren, das backen, ist unterschiedlich. Das braucht eine gewisse Zeit, bis du als Einheimischer im dörflichen Bereich anerkannt wirst. Das ist nun mal so. So wird das langsam immer weniger und dann ist es dann mal. Sind die Fluten endgültig drüber weg. Ich lese dann noch die zwei Dinge noch vor. Den Abschied von den waldbedeckten Höhen. Den Gärten, Wiesen, Feldern, Bach und Hain. Bald werden Fluten ausgedehnter Seen in diesem stillen Tal zu finden sein. Noch einmal heben segnend wir die Hände. Bald werden wir die Heimat nicht mehr sehen. Doch wird ihr Bild bis an das Lebensende uns unaufhörlich vor der Seele stehen. Ich habe es schon zigfach gelesen, ich immer wieder berührt sind. Ja. Fang du an. Mein Name ist Klaus Höpfner, ich bin der Nachfahre von der Pauline Höpfner. Und die haben gewohnt im Haus Nummer 12. Mein Name ist Dagmar Kinzel, ich bin die Enkeltochter von Lisbeth Schneider, geborene Büschel, die 1921 in Preswitz geboren wurde. Mein Name ist Gudrun Kinzel, ich bin die Tochter von Frau Lisbeth Schneider, geborene Büschel, aus der Hausnummer 24. 24? 24. Ist mir neu. Gut. Ich bin die Frau Rosenberger, eine Nachfolgerin von Paul Hüfner aus Preswitz, Hausnummer 5. Und der Herr Hüfner hatte 5 Töchter und 2 Söhne. Und von der einen Tochter bin ich wieder die Tochter. Mein Name ist Sandra Rücker. Ich bin eine Urenkeltochter der Martha Könitzer aus der Hausnummer 23 in Preswitz. Martha Könitzer hatte einen Sohn und 2 Töchter. Von der einen Tochter ist meine Mutter wieder die Tochter. Meine Mutter hat 2 Töchter und eine davon bin ich. Als ich hierher kam, da war ich nur erst 25, 26 Jahre und dann hier habe ich nur mit Arbeitskollegen zusammen gearbeitet und habe immer festgestellt, dass der aus Preswitz ist und da einer aus Preswitz hin und her. Und da bin ich erstmal hellhörig geworden und habe das mit meiner Heimat verglichen. Und der Ort, wo ich herkomme, das sollte nämlich auch schon längst abgebaut sein. Und sollte dann mal Dauerbaugebiet werden. Da lag Preswitz schräg drinne. Feature von Sandra Rücker. Mit Roland Förster. Heimatforscher des Heimatvereins Hohenwarte 1973 e.V. Klaus Höpfner, Nachfahre der Familie Höpfner aus Preßwitz mit Ehefrau Brigitte. Gisela Rosenberger, Nachfahrin der Familie Hüfner aus Preßwitz. Gudrun und Dagmar Kinzel, Nachfahrinnen der Familie Büschel aus Preßwitz. Weitere Stimmen. In der Rolle der Geschichte, Kronoslav Schebrek. In der Rolle der Navigation, Isabel Tetzner. In der Rolle der Erinnerung, Johanna Geisler. Texte. Gedicht Abschied von Preßwitz von Herr Drewans, Halbdier und Bord Blankenburg hat das verfasst. Im Ruhestand. Sowie Augustabend 1938 in Preßwitz. Und Die gebändigte Saale. Und Preßwitz und die untere Saale Deutschsprache unter Untertitel Erinnerung an den verschwindenden Ort. Also Dorf in dem Fall hier. Von Ernst Petzold. Und die Autorin. Musik. Louis Fleig. An der Posaune Erik Weber. In der Melodie von Ein armer Fischer bin ich zwar. Ton, Mischung, Regie. Die Autorin. Redaktion Elena Zieser. Eine Produktion des experimentellen Radios der Bauhaus-Universität Weimar 2022. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.